Copyright Goethe Verlag. 50 Languages. Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com. Eins. Personen. Ich. Ich und du. Ich und du. Wir beide. Er. Er und sie. Sie beide. Der Mann. Die Frau. Das Kind. Eine Familie. Meine Familie. Meine Familie ist hier. Ich bin hier. Du bist hier. Er ist hier und sie ist hier. Er ist hier und sie ist hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ihr seid hier. Ihr seid hier. Sie sind alle hier. Sie sind alle hier.